Kundgabe 2892. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.09.1943. Geistige Sonne. Blitz vom Aufgang zum Niedergang. Die Sonne des Geistes ist im Aufgehen begriffen. Überallhin sendet sie ihre Strahlen, die zum Leben erwecken sollen. Überall erwärmet sie die Herzen derer, die in ihren Lichtkreis treten. Und es ist dies ein Zeichen des nahen Endes, wie es verkündet ist. Es wird die Wahrheit wie ein Blitz leuchten. Sie wird zünden und keines Lichtes mehr bedürfen, weil sie selbst das Licht ist, das aus den Himmeln kommt. Es wird die Geistesnacht, die über der Erde gebreitet liegt, verdrängt werden von den Strahlen der aufgehenden Sonne. Denn das Licht ist stärker als die Finsternis. Gott selbst erhellet die Herzen mit seinem Licht, mit seinem Wort. Und darum fürchtet euch nicht, die ihr ihm gehören wollet, die ihr ihn anrufet in der Not der Seele. Fürchtet euch nicht, denn seine Liebe entreißet euch der Finsternis. Er lässt die Strahlen seiner Liebe in euer Herz fallen, auf dass ihr ihn erkennen lernet, auf dass sein Licht euch zum Leben erwecke. In dieser Stunde offenbart sich der Herr des Himmels und der Erde. Nehmet den Kampf auf, der euch frei macht von den Banden der irdischen Welt. Lasset mich euer Heerführer sein. Kämpft mit mir und für mich, und ihr werdet als Überwinder des Todes hervorgehen. Fürchtet nicht die Welt, lasst sie nicht euch locken, was sie euch auch bereiten will. Denket an meine Liebe, die euch weit Herrlicheres geben und alle Versprechungen der Welt zunichte machen kann. Und darum lasset euch führen von meiner Vaterhand. Traget euer Erdenleben noch kurze Zeit in Geduld und Ergebung und nehmet euer Kreuz auf euch, dass meine Liebe euch tragen hilft, wenn ihr zu erlahmen droht. Ich bin die Sonne, deren Schein ihr benötigt. Ich bin das Licht, das euch leuchtet in der Nacht. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Leben werdet ihr, so ihr in der Wahrheit steht. Ihr werdet der Nacht des Geistes entfliehen können und selig sein, wenn meine liebe Sonne euch durchstrahlt, euch erwärmet und mit ihrem hellen Schein euch beglückt. In vielen Herzen flamme ich auf, wie ein zuckender Blitz, und suche sie zu entzünden. Doch wer ängstlich flieht, der wird die Kraft meines Liebesfeuers nicht empfinden. Er wird kalt bleiben und Türe und Fenster schließen, auf dass kein Strahl in sein Inneres falle, und tiefe Nacht wird es bleiben um ihn. Ein Blitz wird leuchten vom Aufgang bis zum Niedergang. Wo Menschen sind, dort trete ich in Erscheinung, und allen gebe ich mich zu erkennen. Allen Menschen suche ich das Licht zu bringen, die Erkenntnis der reinen Wahrheit. An allen Orten offenbare ich mich, auf dass die Menschen erkennen können, dass ich bin und sie zu mir ziehen will. Vom Aufgang bis zum Niedergang tönet mein Wort in den Herzen der liebenden, wahrheitsverlangenden und mir zustrebenden Menschen. Und allen kündige ich das nahe Ende an. Und darum erleuchte ich ihnen zuvor den Weg, der zu mir, an mein Vaterherz führt, dass er nicht dunkel und lichtlos, sondern von strahlender Helle ist, und den sie darum nicht verfehlen können, so sie nicht die Augen schließen und in der Finsternis zu wandeln vorziehen. Und wo ein Strahl meiner ewigen Sonne hinfällt, dort ist gesegnetes Land. Dort sollt ihr Menschen euch versammeln. Dort sollt ihr meine Lichtstrahlen auf euch wirken lassen. Ihr sollt die Wahrheit, das Licht aus den Himmeln annehmen und euch bedenkenlos dem Wirken meiner Gnade überlassen. Habe ich euch nicht die Verheißung gegeben, euch meinen Geist zu senden? Mein Geist ist hellstes Licht, das die finsterste Nacht durchbrechen muss. Mein Geist ist die Ausstrahlung meiner Selbst, der ich das Urlicht bin von Ewigkeit. Und mein Geist wird leuchten in den Herzen, wo ihm Eingang gewährt wird. Mein Geist ist nicht örtlich begrenzt. Er ist überall, wo Verlangen ist nach Licht. Aber er kann nicht dort leuchten, wo der Mensch das Licht scheut, weil er sich in der Dunkelheit des Geistes wohlfühlt. Ich als das ewige Licht strahle auch Licht aus. Meinen Geist, den ich ausgieße über die Menschen, die ihn empfangen wollen und mir zustreben. Und so mein Geist sie erleuchtet, werden sie gleichfalls Lichtträger sein. Sie werden der geistigen Sonne gleich am Lebenshimmel aufgehen. Sie werden ihre Strahlen hinaussenden. Sie werden Licht und Wärme bringen allen, die der dunklen Nacht entfliehen wollen. Und sie werden zum Leben erwecken, was tot und leblos ist und der Erweckung harrt. Denn sie haben das Licht von mir angenommen. Sie haben ihre Herzen geöffnet und mir Eingang gewährt. Ich habe eine helle Flamme in ihnen entzündet und ihnen die geistige Sonne erstrahlen lassen, die nimmermehr ihren Schein verlieren wird. Amen.